XXV in Notlandung in Sarpsborg. Huwubarrr, Reisen unangenehm, so ist denn sich's wie ne Nisch, während er permanent durchgerüttelt wird. Hier in der alten Mofi hat ein Copilot noch echte Aufgaben. Ständig beschlägt die Frontscheibe. Obwohl die selbstgebastelten Heizbirnen auf Hochtouren laufen, haben alle außer Willi Eisklötze an den Füßen. Havubo grunzt er nun deutlich hörbar. Keine Regung bei Herrn Pilot Rechthänferk, also muss er verbal nachfragen. Svinenisch versucht so deutlich wie möglich zu formulieren, ein großer Fehler. Holla Huwa. Fliegen wir genau wozu drauf hin segeln? Opa Willi versteht natürlich kein Wort, also muss Henley übersetzen. Kollege Ruban meint, wo wir genau hinfliegen. Sarpsborg ist klar, aber dann weiter? Nun versteht auch endlich der Pilot die Frage, er antwortet. Ach so ja, wir fliegen nach Quitasei, der zweitgrößten Stadt in Sarpsborg. Die wilden Parkinger feiern wieder mal ein Fest. Was genau, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist dein Vater dort. Zumindest sollte er noch dort anzutreffen sein. Meint Willi dann kleinlaut. Die Gegend unter ihnen ändert sich, wird schroffer und hügeliger. Nadelwälder dominieren nun das Bild. Patja Rabe blinzelt lieber ihren Komm. Sie zieht sich so viel als möglich über dieses raue Völkchen rein. Was sind das für Leute bzw. was ist das für eine Spezies? Der Stamm der Parkinger war der Herrscher dieser Welt bis zu den ersten Neuankömmlingen via Thebeshut vor etwa 250 Jahren. Die gängige Vorstellung eines Alien hat sich durch sie schnell relativiert. So ein langweiliger Vorgang wie eine Evolution ähnelt sich nämlich immens. Man war dennoch erstaunt, auf so ein genaues Spiegelbild zu treffen. Gibt es doch in der alten Welt, im Ra-System allein, mehr Abweichung. Man denke hier nur an die Ruba oder die Emits. Rau aber friedlich, sehr schlau und zurückhaltend. Eher Sonderlinge, die in Ruhe gelassen werden wollen, und feierwütige, biersaufende Barbaren. So werden sie beschrieben. Außerdem soll ihre Mutke sehr gewöhnungsbedürftig sein, aber nach Svinenischs Galaktik und Andras Giole kann man das im Vorfeld abhaken. Jetzt wird also gleich runtergegangen in Quiteseid, mitten im Herzland der Parkinger. Oh ja, ihre Städte, die klingen alle so, als ob sie sich ein philosophischer Kriegsherr nach 12 Bier ausgedacht hat. Sehr lustig, dachte sich die junge Diplomatentochter. Sie wird aus ihren Gedanken gerissen, als plötzlich ploppende Geräusche zu hören waren. Immer schlimmer wird's. Opa Willi wurschtelt an irgendwelchen Knöpfen rum und schlägt auf eine Anzeige ein. Jetzt wird's ihr zu bunt. Was ist das? Fragt sie schrill. Verdammte Tankanzeige, brummt der Pilot. Dieser blöde Apothekenspritersatz verbraucht sich zu schnell. Zum Glück sind wir bald da, aber schnallt euch besser an. Wird ruppig. Zack. Vier Gurte klippen. Diese eine Ansage genügt. Movi verliert zu schnell an Höhe. Oh nein, ein Segelflug sieht anders aus. Im absoluten Notfall spreng ich euch raus, meint Willi nun beiläufig. Aber erstmal versuche ich, diesen eleganten Vogel irgendwie in einem Stück runterzubringen. Noch ist Hoffnung. Lalala. Opa Willi fängt an zu trällern. Auch das noch, denkt sich Patjara und hält sich die Hände vor ihre Augen. Aus dem Auspuffs kommen jetzt nur noch Flops, kurz bevor der Motor komplett seinen Dienst verweigert. Jetzt müsste doch bald die Festwiese zu erkennen sein. Willi versucht angestrengt hinter den Wald zu schauen. Das sind einige Tannen zu viel für meinen Geschmack. Wenn das so weitergeht, hau ich euch raus. Selbst Opa Willi wird nun nervös. Dann, kurz vor knapp, schreit jemand Bestimmtes. Hinten Lichter weiter leuchten, Segeln voll. Nochmal. Alles. Der Pilot sieht es nun auch, endlich, mit letzter Kraft, gerade so, einige Fichten werden bereits rasiert, in ihren letzten Zuckungen erreicht Movi die Festwiese. Der Aufprall ist heftig. Alle Insassen hängen in ihren Gurten. Svinenisch vorne reißt es die Brille vom Kopf. Ein kleiner Tropfen lila Blut rinnt aus seiner Nase. Opa Willi hat eine Platzwunde am Kopf. Trotzdem hält er das Steuer fest. Er muss versuchen, durch die ersten geparkten Flügers unbeschadet durchzukommen. Bremsen ist auf dieser nassen Hoppelweide so gut wie unmöglich. Alles, was er tun kann, ist versuchen, niemanden zu treffen und darauf zu hoffen, dass das alte Flugzeug endlich zum Stillstand kommt. Irgendwann ist es dann soweit. Von allen Seiten strömen paar Kinder herbei. Sogar die Feuerwehr rollt an, unnötig, ist ja kein einziger Tropfen Sprit mehr an Bord. Bald ist das Flugzeug von langmännigen blonden Parkinern umringt. Opa Willi entriegelt die Türen, die vier Passagiere steigen aus. Sofort kümmert sich Patjarapek Abon ums Wienenischs Verletzung. Ein besonders beachtlicher Einheimischer bahnt sich seinen Weg durch die Menschenmasse. Er hat ein kleines Mädchen an der Hand. Hengai erkennt ihn sofort wieder. Es ist Eivind Lundbaden, der Regionsvorsteher, zusammen mit seiner elfjährigen Tochter Evie. Von Leviathan zu Westerburg, seinem Vater, fehlt jedoch jede Spur. Schnell verschafft er sich einen Überblick über die Absturzstelle. Er erkennt Opa Willi trotz Verband am Kopf. Wilhelm Rechtenwerk. Du schon wieder. Was ist denn diesmal? Evie lugt neugierig hinter ihrem Vater hervor. Der junge Westerburg, Henwei, wollte mit seinem Vater sprechen, da hab ich gedacht, ich flieg mal rasch rauf nach Quita. Seid zu eurem, was feiert ihr gleich wieder? Antwortete Willi und hält sich seinen Verband. Eivind, Evie und einige andere wilde Nordmänner sehen sich daraufhin die restlichen Passagiere der Absturzmaschine genauer an. Septemberfest, wir feiern den Beginn der Erdbeersaison, sagte Eivind Schau an. Hengler zu Westerburg, Evie links noch angestrengter in seine Richtung, was sind denn die anderen für Mitbringsel? Svinenisch ist unbehaglich wegen der rauen Gesellen. Er hat die Hände zwischen den Beinen, kauert auf dem Boden und lässt seine Pupillen radargleich von links nach rechts wandern. Patjarapek Abon steht neben ihm und tätschelt aufmunternd auf seine Schulter. Hallo Herr Lundbaben, sagt Hengler schließlich, das sind meine Freunde von drüben. Ist mein Vater noch hier? Nein, heute Morgen abgereist. Hat schlechte Nachrichten im Gepäck gehabt. Wenn das alles stimmt. Er wird von Opa Willi unterbrochen. Freilich stimmt's. Die wollen hier die Kontrolle übernehmen. Hypatier Hochfein die Erste zusammen mit ihrer Marionette Jurewitsch. Wann kapieren die es endlich? Sie sollen uns in Ruhe lassen. Eivind Lundbaden, selbst gebeutelt von den Ereignissen in letzter Zeit, nippt bedächtig. Schatten liegen unter seinen blauen Augen. Ja, da ist was Wahres dran. Antwortet er schließlich. Deshalb bin ich ja hier. Platzt Henlei los. Wir haben erfahren, dass Sie ganze Rohboote-Reinheiten auf dem Exo zusammenschrauben zum Angriff auf euch. Das wollte ich meinem Vater persönlich sagen. Eivind lehnt sich ein wenig zurück und hält sich das Kinn. Henwei, deine Fantasie in Ehren, aber glaub mir, dein Vater und ich, wir haben das im Griff. Gerade gestern haben wir besprochen, falls nochmal was passiert, dann. Das ist zu wenig. Geht Henwei dazwischen, es geht um viel mehr. Sogar Rebellgurf steckt mit drin. Die machen Experimente. Neue Bots und verbotene Waffen. Eivind beschwichtigt. Henwei. Was passiert ist, war schrecklich. Für alle, natürlich auch für mich. Er sieht traurig auf den Boden. Aber schau mal, all dies schweißt uns hier in der sogenannten neuen Welt noch mehr zusammen. Da müssen die schon mehr auffahren. Außerdem ist das reine Spekulation. Bis dato haben wir keine Beweise. Warum in aller Welt sollte die imperiale Krone sowas tun? Wir sind auch Teil ihres Reiches. Wir akzeptieren sie sogar. Seit dem Raumtunnel stabile politische Verhältnisse in einem wasserdichten Machtsystem. Viel Gutes hat die alte Welt uns hier gebracht. Auch wenn ich einen schrecklichen persönlichen Verlust erlitten habe. Zusammen mit deinem Vater haben wir jetzt ein Tracking-System entwickelt. Das nächste Mal finden wir den Schuldigen. Es ist sehr gewagt, gleich die höchste Instanz zu verdächtigen. Nein. Nach unseren Recherchen ist eine unabhängige Terrorzelle verantwortlich. Wir finden die Täter und diese werden dann zur Rechenschaft gezogen. Henglei lässt den Kopf hängen. Mit so viel Unverständnis hat er niemals gerechnet. Aber glaubt mir doch. Da war doch dieser verrückte Exa-Klassenroboter oben auf dem Wex. Wir müssen aktiv werden. Eivind geht mitleidig lächelnd auf ihn zu und hebt ihn hoch wie einen kleinen Jungen. Auf Augenhöhe sagt er zu ihm, ja, das werden wir. Gleich jetzt. Wir feiern den Beginn unseres 437 Septemberfestes. Die Krüge hoch. Hoch die Tassen rufen die Parkinger ringsum. Auch Wilhelm Rechtenwerk hat den Absturz eben bereits vergessen und schon ein original Parkinger Trinkhorn in der Hand. Mit seinem Kopfverband sieht er absolut original aus.